Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, mit dabei Mohamed und Amar. Und wir wollen heute darüber sprechen, ob Deutschland ein weltoffenes Land ist oder nicht. Amar, wie siehst du das Ganze? Erstmal vielen Dank fürs Hiersein. Gerne. Ich persönlich denke, dass Deutschland kein weltoffenes Land mehr ist, da viele rechte Parteien nun an die Überhand kommen. Und wenn wir überlegen, der Begriff weltoffen ist ja auf Migranten bezogen. Und wenn rechte Parteien die Überhand gewinnen, wie können wir dann noch weiter den Begriff weltoffen nutzen, wenn diese rechte Parteien gegen Migranten sind? Also ich stimme dir da teilweise zu, denn du sagtest ganz am Anfang, dass Deutschland nicht mehr weltoffen ist. Und ich bin der Meinung, dass man vor allem in die Vergangenheit blicken sollte. Im Jahre 2015, da also rund 1 Million Geflüchtete nach Deutschland aufgenommen. Und diese wurden sehr herzlich aufgenommen von den Deutschen. Es wurden Sprachkurse angeboten, es gab Hilfsangebote. Manche Deutsche nahmen sogar die Leute zu sich nach Hause auf. Also wenn man das dann halt zu heute vergleicht, was ein großer Kontrast dadurch entsteht, dann merkt man, was für große Unterschiede es da vor allem gibt. Was denkst du darüber? Ich muss sagen, mir gefällt der Punkt, dass du in die Vergangenheit reingehst. Und wenn wir schon bei dem Spiel sind, wir können dir sagen, 1960, 1970, das Weltwirtschaftswunderjahr. Man sagt ja so schön, dass Deutschland ein Höhepunkt war in der Wirtschaftswelt. Und wir müssen uns das anschauen. Viele Gastarbeiter aus Italien, Marokko, Türkei kamen nach Deutschland und hatten auch sehr schlechte Verhältnisse gehabt. Das heißt, sie hatten wenig Räume gehabt, beziehungsweise wenig Platz, schlechte Arbeitsverhältnisse, wenig Geld und wurden oft rassistisch behandelt. Das ist einfach natürlich ein interessanter Kontrast, also wenn wir ansehen. 1960 kam der Begriff Weltoffenheit das erste Mal ins Spiel. Genau. Und er wurde gar nicht wahrgenommen. 2015 kam dieser Begriff an den Höhepunkt und er wurde sehr gut positiv genutzt, er wurde sehr stark gestärkt. Und jetzt 2025 mit den rechten Parteien geht der Begriff langsam wieder bergab. Ich finde das sehr wichtig, vor allem, dass du auch diese Zeit erwähnst, denn das gab es auch. Aber ich denke auch, dass das sehr viel mit der Nachkriegszeit zu tun hat. Also es war nicht mal so weit davon entfernt. Das 100%. Also man sagt ja so schön, Weltoffenheit hat viel mit der Wirtschaft zu tun, sowie mit der Politik. Und wirtschaftlich ging es 1960 Deutschland sehr gut. Aber politisch, wie du schon sagtest, war die Nachkriegszeit. Die Politik war nicht besser gewesen gerade. Es gab Unstimmigkeiten zwischen Ost- und Westdeutschland. 2015 hatten wir eine bessere Politik gehabt und eine stabile Wirtschaft. 2025 geht der Wirtschaftsmarkt langsam wieder unter. Und über die Politik kann man sich streiten. Daher sind auch jetzt gerade die Unstimmigkeiten. Genau. Was denkst du darüber, warum das heute so anders ist? Also damals war es wahrscheinlich die Nachkriegszeit, sodass halt Deutschland sich dadurch wieder erholt. Und 2015 war es dann halt wieder gut, sag ich mal. Und was ist jetzt? Also was denkst du darüber? Warum ist das jetzt so ganz anders als damals? Definitiv sehr interessante Frage, muss ich sagen. Ich persönlich würde darauf antworten, es liegt viel an der Jugend von heute. Da unsere Jugend viel von Social Media, viel von... Es ist auch vor allem sehr verwunderlich, wie viele Jugendliche die rechten Parteien heute wählen. 100%. Ich meine, überleg dir mal, die meisten Wahlergebnisse für rechte Parteien hatten Menschen in ärmeren Verhältnissen gehabt. Also in den Gegenden, wo Menschen wenig verdienen, wo Menschen nicht gerade die besten Verhältnisse haben oder leichte Verhältnisse haben, dort wurde die AfD sehr stark gewählt. Und jetzt überleg dir mal, jemand, der nicht viel verdient, warum sollte der die AfD wählen? Ich meine, wenn ich jetzt reich wäre, dann sage ich mir, okay, ich bin die AfD, dann kann ich weniger Steuern zahlen, etc. Aber ich verdiene wenig, wie die AfD, das ist kontraproduktiv. Genau, merkwürdig, finde ich auch. Auch die aktuellen Züge der rechten Parteien, neue Strategien aufgebaut, wo sie Migranten oder Gegner der Partei für sich gewinnen und diese sprechen lassen, damit man nicht sagen kann, dass sie von der Zweiten Weltkriegszeit beeinflusst wurden. Ich bin da schon, es ist allgemein sehr, sehr politisch auf jeden Fall. Sehr politisch, psychologisch, alles. Ja, ich denke, dass es durch die Jugendlichen vor allem eine große Auswirkung hat. Ich denke aber auch vor allem, dass es auf die Wirtschaft eventuell zurückzuführen ist. Inwiefern meinst du das? Wir wissen ja alle, dass die Wirtschaft heute nicht so gut läuft, wie es damals lief. Und ich denke, dass Menschen einfach dadurch Sündenböcke suchen. Das ist ganz normal als Mensch. Man sucht Probleme, also man versucht Lösungen für Probleme zu finden. Das ist normal. Und ich denke einfach, dass man dann halt als Lösung sieht, dass Migration vor allem ein Problem ist. Denn damals vor 10 Jahren, wo 1 Million Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, da war nie die Rede von Migration. Und jetzt vor allem, wo es vor 10 Jahren eigentlich viel mehr die Rede wert war, ist es jetzt viel mehr Thema. Du sagst gerade schon Wirtschaft. Und ich finde es interessant, wie gewisse Parteien mit wirtschaftlichen Auflagen, da gibt es zum Beispiel eine Lernende Umfrage von der MSI, wo gezeigt wird, dass ungefähr 60% der Migranten arbeitet, und zwar auf ehrlicher Weise, 20% noch nicht arbeitsfähig ist, aufgrund von Bürokratie, und ungefähr 10% nicht arbeiten kann, aufgrund von gesundheitlichen Bedingungen, 5% noch in der Lernphase sind und 5%, um ein wenig weniger, so, ich kann mich ganz schön an die Zahlen erinnern, nicht arbeiten oder ihre Arbeit schwarz machen. Und überlegen wir uns mal, rechte Parteien stellen diese 2-3% wie 50% dar. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, okay, die Wirtschaft geht es nicht gut und wir wählen rechte Parteien, das führt wieder dazu, dass die Weltoffenheit in Deutschland nicht schließt. Genau, also ich denke, dass die Weltoffenheit vor allem politisch zurückzuführen ist, wirtschaftlich. Also die Weltoffenheit hat mehrere Aspekte zu berücksichtigen, finde ich. Das Interessante ist auch, dass der Begriff Weltoffenheit immer mehr und mehr verschwindet aus der Gesellschaft. Darauf findest du nicht? Ja, finde ich auch. Also vor allem damals, wie gesagt, war es halt ein sehr großes Thema, aber heutzutage und ich denke auch in der Zukunft wird es leider nicht mehr so sein, wie es damals war. 100%. Ich meine, 2015 war ein gutes Jahr für Migranten gewesen. Sehr gut geredet wurde von vielen Ländern. Aber von heute können wir gar nicht darüber reden. Ich meine, viele andere Länder machen nicht so lustig über uns, beziehungsweise über die rechte Parteien, die wir haben. Und sagen auch damit, wie kaputt sich Deutschland selber macht mit den rechten Parteien, gegenüber Weltoffenheit. Weil, stell dir mal nur vor, wir würden jetzt beispielsweise die Grenzen schließen, würden die Hälfte der Migranten rausholen hier. Erstens, Deutschland wäre kein weltoffenes Land mehr und wäre somit einfach ein sehr striktes, sehr rechtes Land. Die Hälfte der Arbeiter, die wir haben, würden einfach verschwinden. Das heißt, Ärzte, Lehrer, seien es auch Firmenarbeiter oder sonstiges, wären weg. Das heißt, genau, wir haben einen riesen Arbeitsmangel und wir haben schon ohnehin einen Arbeitsmangel. Auch die Politik wird sich stark verändern. Die Politik wird sich stark verändern auch. Also Wirtschaft wird sich verändern, durch den Arbeitsmarkt, Politik wird sich stark verändern und auch die Gesellschaft wird sich stark ändern. Nur durch den einen Faktor, dass wir nicht mehr weltoffen sind. Ich finde Migration ist wichtig für ein Land, denn das macht auch ein Land stark, meiner Meinung nach. Es macht es kreativ, lebendig, vielfältig. Also ich finde Migration sehr wichtig und das verleugnen viele, was ich auch sehr traurig finde. 100%. Ich meine, es ist auch sehr wichtig, andere Kulturen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen und zu verstehen, wie diese denken, wie diese das ansehen. Ich meine, ein Deutscher hat nicht die gleiche Mentalität wie ein Marokkaner. Ein Marokkaner hat nicht die gleiche Denkweise wie ein Engländer. Ein Engländer hat nicht dieselbe Lebensartenweise wie ein Pakistaner. Ich meine, alle haben aber verschiedene... Aber dann sind wir alle gleich. Genau, im Kern sind wir alle gleich. Was ich auch traurig finde, ist, also damals auch, wenn wir 1 Million Geflüchtete aufgenommen haben, es hat nicht viel bewirkt, denn die Kriminalitätsrate ist kaum gestiegen. 80% von ihnen haben eine Karriere da gestartet, also Richtung Studium oder Ausbildung. Viel Negatives passiert, also es hat sogar Deutschland gut getan. Und heute redet man halt darüber, dass man Leute abschieben muss und das finde ich halt ein bisschen traurig. Also klar, es gibt natürlich strafmündige Ausländer, aber ja, also ich finde es halt traurig. Was sagst du darüber? 100%. Ich meine, die rechten Parteien, die wir hier haben, die stellen diesen Faktor so groß dar und wollen damit auch automatisch, dass die Weltoffenheit in Deutschland nachlässt. Ja, finde ich traurig, ehrlich gesagt. Ich finde insgesamt, das gesamte Thema ist viel zu umfassend, viel zu komplex. Man muss verschiedenste Themenbereiche, verschiedenste Aspekte beachten, wie Politik. Genau. Man muss genau reinschauen einfach. Deswegen kann man die Frage meiner Meinung nach auch nicht richtig beantworten, ob Deutschland ein weltoffenes Land ist. Kann man definitiv nicht. Aber was wichtig ist, man soll sich eine Meinung darüber bilden. Genau. Weil man muss reden, man sollte halt zuhören. Gut. Professor Rapitsch aus der Wuppertaler Uni hat gestern schon gesagt gehabt, dass die Zukunft von unseren Jugendlichen abhängt. Das heißt, wenn wir weiterhin die rechte Weise verfolgen, wenn wir weiterhin gegen Migranten sind, wenn wir weiterhin die Weltoffenheit von Deutschland schließen wollen, diese verschwinden lassen wollen, dann wird Deutschland wie in den früheren Zeiten wieder untergehen. Aber wir wollen, dass Deutschland stärker wird. Wir wollen, dass unser Land an Form nimmt. Genau. Falls ihr euch interessiert, könnt ihr euch gerne die Folge davor anschauen. Die haben wir mit ihm aufgenommen. Wir haben ein bisschen mit ihm gesprochen. Damit danken wir euch vielmals fürs Zuhören und wünschen euch allen einen wunderbaren Tag noch. Tschüss.